Mittagspause. Déjeuner. Mittagspause. Mittagspause. Lunch break. Mittagspause. Mittagspause. Lunch break. Ja, ich begrüße euch in dieser Mittagspause um 12 Uhr im Programm von Radio Plau. Heute bei immer noch etwas kühlen Temperaturen hier in Leipzig, dafür wieder etwas blauerer Himmel und der Spielplatz vor meiner Haustür ist auch wieder geöffnet. Die Kinder freuen sich scheinbar drüber. Endlich wieder Sandkasten. Ich habe heute hier das Dresdner Bündnis für Pflege und mehr Personal im Krankenhaus zu Gast, dank den Freunden und Freundinnen von Coloradio in Dresden. Ansonsten bilden sich langsam wieder Schlangen hier in Leipzig vor den Einkaufskomplexen in der Innenstadt seit den Öffnungen von gestern. Erste Kritik gab es an der 800 Quadratmeter Beschränkung bei diesen größeren Geschäften, weil sich die Menschen auf der geringeren Fläche möglicherweise nicht besser verteilen. Ja, vielleicht wäre da auch eine ausschließliche Einlassbeschränkung sinnvoller gewesen. Also dass nur am Einlass die Anzahl kontrolliert wird, wie das zum Beispiel jetzt auch in den Bibliotheken der Fall ist. Aber auf diese Einkaufszentren hätte ich vielleicht auch verzichten können, um ehrlich zu sein. Dass die Bibliothek heute wieder geöffnet ist, ist wichtiger. Wir hören erstmal kurz Musik, ehe wir uns dann vom Dresdner Bündnis von den strukturellen Problemen in der Pflege erzählen lassen. Warst du voller Traurigkeit, Loneliness ein Leben lang, da wird's manchem Angst und Bang. Jahre später wird dir klar, dass es zwischendurch ganz lustig war. Hast du das erstmal kapiert, lebst du frei und ungeniert. Hallo, wir sind vom Bündnis für Pflege und mehr Personal im Krankenhaus. Wir machen heute eine Sendung. Wir, das sind die Anna, die Christine, der Marvin und ich, der Steve. Und wir wollen heute was bringen zum Thema Coronavirus und Pflegenotstand. Am 19. März, die Coronavirus-Krise hatte nun auch Deutschland fest im Griff, trat Bundesminister Jens Spahn in Berlin vor die Fernsehkameras und verkündete, dass die Pflegekräfte, wie er es nannte, Unterstützung bräuchten. In der gleichen Pressekonferenz verkündete er die Aufhebung der Personaluntergrenzen. Die waren einmal die Reaktion von Jens Spahn auf die seit Jahren vorgetragenen Forderungen der Beschäftigten in der Pflege und im Krankenhaus nach mehr Personal. Dabei gelten die Personaluntergrenzen als vollkommen unzureichend und viele sehen darin eher eine Festschreibung des Mangels. Mit der Aufhebung der Untergrenzen wollte Spahn nach eigenem Bekunden sicherstellen, dass Stationen im Krankenhaus auch dann weiterarbeiten können, wenn Personal in größerem Umfang ausfällt, beispielsweise wenn es am Coronavirus erkrankt. Im Grunde also wurde erlaubt, die Personaluntergrenzen weiter zu, oder im Grunde genommen wurde erlaubt, den Personalmangel weiter zu verschärfen. Am 28. März wurden auch noch Ausnahmen vom Arbeitszeitgesetz per Zusatzverordnung in der Zeit für die Pandemie möglich gemacht. Unvorstellbar, aber selbst 12-Stunden-Schichten sind auf diese Art und Weise im Krankenhaus und in der Pflege wieder möglich. Gleichzeitig fehlt gerade in Altenpflegeeinrichtungen, aber nicht selten auch in Kliniken, an Schutzausrüstung. Spahn versprach den Krankenhäusern, die Zahl ihrer Intensivbetten erhöhen, für jedes neu geschaffene Intensivbett Zuschüsse von 50.000 Euro. Dabei schätzt die Deutsche Krankenhausgesellschaft die Kosten für ein Intensivbett auf 85.000 Euro. Gerade die letzten noch in öffentlicher Hand befindlichen Kliniken werden damit noch mehr als bisher unter Kostendruck geraten. Das ist dann also das, was Spahn unter Unterstützung versteht. Gleichzeitig sind die Auswirkungen von Pflegenotstand und Corona-Krise enorm. Laut Angaben des Robert-Koch-Instituts sind 20 Personen, die in Pflegeeinrichtungen arbeiten, an einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Der Deutsche Pflegerat geht davon aus, dass bis 2030 gut 300.000 Pflegekräfte fehlen werden. Davon allein 200.000 in der Altenpflege. Wir wollen heute darüber sprechen, was Pflegekräfte von dieser Art der Unterstützung halten. welche Probleme sie haben, ob mit oder ohne Corona-Krise und was sie sich wirklich unter Unterstützung und Hilfe vorstellen. Dazu haben wir heute ein paar interessante Interviews und Gespräche vorbereitet mit Menschen, die in der Pflege und im Krankenhaus arbeiten oder sich gewerkschaftlich engagieren und die Situation aus erster Hand kennen. Und wir wollen darüber reden, was Pflegekräfte im Moment tun, um sich in dieser Situation Gehör zu verschaffen. Und daher freue ich mich heute, Marvin Heine im Studio zu begrüßen. Hallo. Marvin, du bist Gesundheits- und Krankenpfleger und arbeitest in dem Beruf während einer der vielen Pressekonferenzen, in denen Spahn neben Vertretern des Robert-Koch-Instituts auftrat, erklärte er, trotz aller Schwierigkeiten und Kritik sei das deutsche Gesundheitswesen doch insgesamt gut aufgestellt. Wie erlebst du das in deinem Arbeitsalltag? Ja, die aktuelle Situation ist natürlich in meinen Augen eher angespannt und ungewiss. Natürlich hoffen alle auf den milden Verlauf der ganzen Geschichte. Jedoch ist in manchen Bereichen, in vereinzelten Bereichen, etwas Ruhe eingekehrt, was natürlich oft die Angst mit sich bringt, dass das die Ruhe vorm Sturm ist. Also es gibt einzelne Bereiche, wie zum Beispiel die chirurgischen Stationen, die durch den Ausfall der elektiven Eingriffe weniger Arbeitsaufwand aktuell haben, beziehungsweise gibt es auch Stationen, die aktuell davon profitieren, dass eben die zentralen Notaufnahmen nicht voll ausgelastet sind. Das heißt natürlich im Umkehrschluss nicht, dass weniger zu tun ist. Es gibt natürlich weiterhin Stationen, auf denen nach wie vor genauso viel zu tun ist. Und zudem kommen natürlich noch lauter Maßnahmen zur Umstrukturierung. Also es ändert sich gerade ziemlich viel und das täglich. Es werden Bereiche und Stationen zusammengelegt oder gar geschlossen. Es entstehen neue Stationen, wie zum Beispiel Covid-Stationen, die jetzt gerade gegründet wurden, die sich quasi ausschließlich um die Betreuung und Versorgung von Corona-positiv getesteten Patienten sorgen. Und unter anderem wird natürlich auch das Personal umverteilt. Also die Pflegekräfte springen von Station zu Station, werden auf anderen Stationen eingesetzt und sind demzufolge gerade nicht auf ihrer Ursprungsstation. Also kommt alles andere als Langeweile auf. Der Informationsfluss zurzeit, oder ich würde es eher als Informationsflut bezeichnen, ist immens, da es nahezu täglich neue Änderungen hinsichtlich des Verhaltens im Umgang mit dem Virus, hinsichtlich verschiedener Hygienerichtlinien gibt, was natürlich auch unheimlich schwer ist, dann stets aktuell informiert zu sein. Und vor allem fällt gerade auf, dass es eben wie in allen Pflegeeinrichtungen oder Einrichtungen, in denen man mit Menschen arbeitet, an Schutzausrüstung fehlt. Also sowohl was Mundschutz und Handschuhe angeht, also was Schutzkittel angeht. Und vor allem natürlich auch Medikamente. Dies hat vor allem damit zu tun, dass aus Gründen der Kostenersparnis die Produktion dieser in den letzten Jahren natürlich primär im asiatischen Raum stattfand, weshalb es diesbezüglich gerade Lieferengpässe gibt. Also die Situation ist eher gerade angespannt und nicht so genau definierbar, weil eben viele nicht wissen, welches Ausmaß die Corona-Pandemie annimmt. Um auf die Frage nochmal zurückzukommen, finde ich vor allem im europäischen Vergleich schon, dass wir angesichts der Bettenkapazitäten gut ausgestattet sind. Jedoch darf man nie vergessen, dass die Betten allein nicht ausreichen, sondern dass die Patienten, die in den Betten liegen, auch versorgt werden müssen, was ja vor der Corona-Pandemie schon zum argen Problem wurde aufgrund des Personalengpasses und des Pflegemangels. Und wie würdest du da die Situation ganz unabhängig von dem Pandemie-Ausnahmezustand beschreiben? Was sind so die Hauptschwierigkeiten, denen sich das Personal im Krankenhaus auszusetzen hat, also auch du in deinem Arbeitsalltag? Ja, der Ursprung dafür ist natürlich schon immer der Personalmangel, der unheimlich viele Schwierigkeiten mit sich bringt, was die bedarfsgerechte Versorgung angeht. Also dadurch, dass auf jeder Station und in jedem Pflegebereich zu wenig Mitarbeiter tätig sind, sind natürlich auch die Patienten unterversorgt, denn die Patientenzahlen stagnieren nicht. Im Gegenteil, wenn man den demografischen Wandel ansieht, steigen sie sogar. Auch in den nächsten Jahren wird es auf uns drauf zukommen. Und die Anzahl qualifizierter Fachkräfte und auch der Hilfskräfte nimmt jedoch stetig ab. Das ist natürlich ein Problem, was zurzeit in so ziemlich allen Kliniken und Pflegeeinrichtungen herrscht. Ja, es sind zu viele Patienten pro Pflegekraft, also die Pflegekräfte sind im Dienst, es gibt unterschiedliche Zahlen in manchen Pflegeheimen, teilweise nachts bis zu 54, 55 Patienten zuständig, was natürlich auch gleichzeitig die Arbeitsbelastung immens erhöht. Die Gefahr von Berufserkrankungen steigt stetig, also Burnout-Syndrom, Bandscheibenvorfälle gehören im Prinzip schon fast zur Tagesordnung, leider. Ja, und zudem hat die Pflege halt aufgrund der unattraktiven Arbeitsbedingungen es natürlich auch schwer, neues Personal zu finden. Die familienunfreundlichen Arbeitszeiten tragen einen Teil dazu bei, teilweise die schlechte Bezahlung, die vor allem in den Pflegeeinrichtungen, Altenpflegeheimen extrem vorkommt. Ja, und die hohe Arbeitsbelastung auch in Form der Überstunden sind natürlich Probleme, die so schnell nicht abzuschaffen sind, da eben in letzter Zeit oder in den letzten Jahren auch vor allem die Kliniken und Pflegeeinrichtungen ihren Fokus deutlich auf den wirtschaftlichen Aspekten und den Kostendruck haben und weniger auf den menschlich-ethischen Aspekten. Denn wer eine gewissenhafte, ethisch-moralisch vertretbare und auch fachlich vertretbare Arbeit leisten will, dem reichen im aktuellen Stand 8 Stunden Arbeitszeit am Tag nicht zu. Und er ist quasi dazu, ich will nicht sagen verdammt, aber der nimmt quasi in Kauf, Überstunden zu machen, obwohl das eigentlich, obwohl man es anders lösen könnte. Mhm. Und da wäre ja auf jeden Fall die Unterstützung, wie Spahn sie auch benannt hat, sehr wichtig. Kommt die denn bei euch irgendwie an? Ja, also die symptomatische Therapie, die ja seit ein paar Jahren jetzt inzwischen einschlägt, die ist ja auch als eher wenig effektiv bekannt. Ansonsten merke ich aus positiver Hinsicht von seinen Maßnahmen nichts. Im Gegenteil, das Aussetzen der Personaluntergrenzen während der Zeit eines hochansteckenden Virus ist sogar eher kontraproduktiv und wirkt für mich eher wie eine Art Brennglas, würde ich es mal formulieren, auf das ganze Problem, da ja gerade die Hygienemaßnahmen nun einen viel, viel wichtigeren und höheren Stellenwert haben und entsprechend viel mehr Zeit in Anspruch nehmen, was natürlich mit weniger Personal umso schwieriger ist. Also das ist, ich glaube, es gibt auch reichlich Ergebnisse, was Studien angeht, dass viele Infektionen unter anderem aufgrund mangelnder Hygienevorschriften oder aufgrund mangelnder durchgeführter Hygienevorschriften zurückzuführen sind, beziehungsweise dass am ehesten an Dingen wie der Händedesinfektion gespart wird, wenn Zeitdruck dahinter steht. Ist natürlich in diesen Zeiten kein kluger Schachzug. Zudem nimmt die Arbeitsbelastung natürlich zu, die vorher ohnehin schon hoch genug war, was ja das Ziel dieser Personalbemessungsgrenzen waren, die ja eher minimalistisch ausfielen. Zudem wurde das Krankenhausentlastungsgesetz eingeführt, in dem verschiedene Refinanzierungen geklärt sind, was wir eingangs schon erwähnt haben. Für mich eher ein Tropfen auf dem heißen Stein, da es nicht ansatzweise den finanziellen Aufwand entschädigt, der dadurch entsteht, sowohl was die Kliniken als auch was die Pflegeeinrichtungen betrifft. Ein anderer Vorteil, der sich dadurch versprochen wurde, war natürlich die Abnahme des Dokumentationsaufwandes, der in unserem aktuellen DRG-Fallpauschalensystem ja schon fast krankhaft und immens ist. So mutig zu sein, das DRG-Fallpauschalensystem temporär auszusetzen oder gar davon ganz abzusehen, war natürlich niemand, weshalb es wenig Entlastung hinsichtlich der Dokumentation schafft. Also die versuchten, improvisierten Maßnahmen sind wirkungslos, teilweise gießt man damit sogar noch Benzin ins Feuer. Okay, sehr, sehr drastisch oder dramatisch, dass so mit unserer Gesundheit umgegangen wird. Du meintest gerade, dass Personalmangel auf jeden Fall eins der Hauptprobleme ist. Was müsste man denn machen, damit mehr Menschen den Beruf des Gesundheits- und Krankenpflegers und der Krankenschwester ergreifen, deiner Meinung nach? Ja, das ist eine schwierige Frage. Grundsätzlich würde ich damit beantworten, dass man auf alle Fälle die Attraktivität dieses Jobs steigern sollte, beziehungsweise einfach die Arbeitsbedingungen attraktiver gestalten sollte. Und da muss man wieder nach den Ursachen forschen. Und die sind ja, wie ich vorhin schon erzählt habe, zum Großteil einfach mit unserem aktuellen Gesundheitssystem und dem damit verbundenen Personalmangel zu begründen. Ja, es braucht familienfreundlichere Arbeitszeiten. Es muss jedem Arbeitnehmer möglich sein, sich weiter und fortzubilden, wie er es für fachlich notwendig hält. Es muss eine klare Grenze an vertretbaren Überstunden geben. Jeder sollte die Möglichkeit haben, pünktlich zu gehen, seine Pausenzeiten einzuhalten, genug ausgleichsfrei zu haben, um eine Work-Life-Balance garantieren zu können. Dieser Beruf sollte eben nicht mehr ständig das Privatleben auch dominieren, weil er eben viel, viel Zeit in Anspruch nimmt, sondern die Pflege braucht eher einen Imagewechsel. Und damit zählt für mich unter anderem auch, dass die Pflege und die Pflegeberufe an Wertschätzung gewinnen, an gesellschaftlicher Wertschätzung. Dass eben erkannt wird, dass die Pflege das ganze Jahr über eine gute Arbeit leistet und nicht nur zu Zeiten einer Pandemie, sondern dass die Pflege immer da ist und immer eine Daseinsfürsorge darstellt. Und das muss nicht täglich mit einem Präsentkorb entgegengebracht werden, sondern da reicht einfach auch Akzeptanz und Unterstützung, eben wenn die Pflege mal für ihre schlechten Arbeitsbedingungen kämpft, dagegen demonstriert oder von ihren Arbeitskampf Möglichkeiten oder diese in Anspruch nimmt. Das würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Es gibt natürlich noch viele, viele weitere Punkte, die natürlich auch dann eher individuell gestaltet sind. Aber das ist für mich so das grobe Paket. Pflege muss wieder mit dem Privatleben vereinbar sein. Es verdient auf jeden Fall extrem viel Anerkennung, was die Pflege gerade leistet. Schließlich geht es am Ende ja uns alle an. Ich meine, es könnte jede Sekunde passieren, dass ich mir ein Bein breche oder sonst irgendwas passiert. Ich danke dir ganz herzlich, dass du bei unserem Interview dabei warst und wünsche auch dir noch ganz viel Kraft im Alltag des Pflegepersonals. Vielen Dank, Dankeschön. Okay. Marvin hat uns ja sehr anschaulich gezeigt, welche Probleme im Krankenhaus, in Kliniken bestehen durch die Politik von Einsparungen, von DRGs, von Privatisierungen. Wir wollen nochmal einen Blick werfen darauf, wie sieht es eigentlich in der Altenpflege aus. Und da freut es mich sehr, dass heute auch Christine Bargsay hier im Studio ist. Hallo Christine. Hallihallo. Christine ist examinierte Altenpflegerin und ist auch schon oder hat auch sehr, sehr lange in einem Pflegeheim gearbeitet. Christine, gerade eben wird ja eine Menge applaudiert für Beschäftigte in der Pflege. Da gibt es Menschen in Spanien und in Italien, die vor die Häuser treten, auch in Deutschland und abends applaudieren. Viele von denen meinen das sehr ernst. Die wollen ihre Achtung zeigen vor dem, was ihr als Pflegekräfte leistet. Aber es gibt natürlich auch da so ein paar Leute, wo man so vielleicht ein paar Fragezeichen im Kopf hat. Also beispielsweise das britische Königshaus applaudiert ja auch jeden Tag in voller Familienstärke. Und Herr Jens Spahn spart ja auch nicht mit Lob für die Pflege gerade eben. Wie ist das, dieses Lob, was er da so ausgibt? Hat euch das irgendwie geholfen oder ist das jetzt irgendwie schön oder wird dadurch was besser? Ja, danke fürs Klatschen. Hierfür, aber man freut sich klar, dass der Pflegeberuf jetzt ein bisschen mehr Anerkennung in der Gesellschaft hat, aber das Problem liegt ja schon sehr weit zurück, also der Pflegenotstand existiert schon wahnsinnig lange. Es wäre schön, wenn sich viel mehr Menschen dafür einsetzen würden, jetzt auch Leute, die nicht in der Pflege arbeiten, um darauf aufmerksam zu machen. Im Pflegeheim zum Beispiel sieht es so aus, zurzeit arbeite ich zwar nicht im Pflegeheim, bin nur ganz froh darüber, dass ich in dieser Pandemiezeit nicht da arbeite, denn ich hatte vor 2 Jahren eine große Grippewelle mitbekommen in dem Pflegeheim und auch einen anderen Durchfallvirus mitbekommen, wo innerhalb von einem Monat 40 Leute gestorben sind. Also so ein Virus breitet sich rasant aus in einem Pflegeheim. So ist es jetzt hoffentlich wahrscheinlich noch nicht, aber naja. Was ich dazu sagen will, es wird halt einfach überall gespart. Es wird an Pflegemittel, an Hilfsmittel wie Handschuhe oder halt auch einfach nur Bettwäsche gespart. Man freitags oder Samstag an Sonntagsdiensten weiß man jetzt schon, wenn man ein Bett vorfindet, was nicht mehr ganz schick aussieht, dass man da jetzt im Lager auch nicht wirklich was findet, dass man das wieder schön machen kann. Es wird nicht bloß natürlich daran gespart, es wird natürlich auch am Pflegepersonal gespart. Und was mich am meisten stört, dass auch Jens Spahn und viele Leute in der Politik halt einfach darauf vertrauen, dass wir Pflegekräfte einfach uns kaputt machen, damit sie weiter Geld verdienen können. Wenn man mit einem guten Gewissen nach Hause gehen will, dann macht man mehr, dann macht man Überstunden. Und Pflege ist kein Beruf, den man einfach an, dann ist, Pflege ist kein Beruf, dass man einfach den dann Punkt 18 Uhr an den Nagel hängt und sagt, ich gehe jetzt nach Hause, sondern wir arbeiten mit Menschen. Da muss man auch mal ein offenes Ohr haben und da muss man Mitgefühl zeigen. Da kann man ja einfach gehen und darauf spekuliert halt die Politik, dass man einfach sein Mensch sein, dass man einfach sein gutes Gewissen damit reinsteckt. Die Folge von diesem Personalmangel, dass ihr, also du sagst ja, dass man nie guten Gewissens einfach nach Hause gehen kann, sondern dass man eben länger bleibt und darauf baut eben auch die Politik. Muss ich mir das so vorstellen? Ist das die Situation, dass man im Pflegeheim eben nie am Ende einer Schicht sagt, ich gehe jetzt nach Hause, sondern man bleibt dann dort, oder was muss ich mir da vorstellen? Ja, man muss halt seine Arbeit zu Ende führen und wenn man halt für 40 Leute im Spätdienst nur zu zweit ist und die 40 Leute wollen alle ins Bett gebracht werden und die meisten davon sind schwer pflegebedürftig und demenziell erkrankt, dann braucht man halt einfach länger als die Stunden, die man zur Verfügung hat. Und das ist auch nicht damit gemacht, dass man jemanden einfach ins Bett legt, sondern da findet halt auch noch eine pflegerische Tätigkeit wie Waschen, Zähne putzen und auch vielleicht mal ein nettes Wort statt. Und dafür braucht man sehr viel Kraft, das durchzustehen. Und das ist ja, wenn ich mal fragen darf, also zwei Leute für 40 Leute zuständig, das heißt, eine Person muss 20 pflegebedürftige Menschen ins Bett bringen, waschen. Wenn ich mir das vorstelle, wenn man da für jeden jetzt 10 Minuten einplant, ist man bei über 3 Stunden. Also das ist doch. Das sieht so aus, dass es halt in den meisten Pflegeheimen, so wurde es mir zum Beispiel um meine Ausbildung beigebracht, dass einfach nicht mehr stattfindet, dass man jemanden abends wäscht. Mich hat damals jemand eingelernt, der schon über 20 Jahre in dem Beruf war, der hat die Leute einfach ausgezogen und ins Bett gelegt. Ich muss natürlich sagen, ich habe dann einfach versucht, das Nötigste zu waschen und das Wichtigste zu machen. Natürlich spart man an allen möglichen Sachen dann Zeit ein, das ist nun mal so. Aber man geht halt an einem 8. Tag, macht man das auch nicht mehr so wie am 1. Tag und dann geht man halt mit einem komischen Gefühl nach Hause, was vergessen zu haben und nicht alles gemacht zu haben. Und habe ich jetzt da und da die Salbe aufgetragen und habe ich die Tablette gegeben, da passieren wahnsinnig viele Fehler. Und das kommt halt einfach davon, dass halt überall eingespart wird und die Heimleiter, wenn man mit denen das Gespräch sucht, die wollen davon natürlich nichts hören und sehen halt nur die vollen Betten und das Geld, was halt daran liegt. Das ist dann Zeit, um mit solchen, mit pflegebedürftigen Personen zu reden, einfach mal sich neben das Bett zu setzen. Also die Sachen, auf die ich ja ehrlich gesagt auch hoffe, wenn ich irgendwann im Pflegeheim bin. Ich glaube, die Zeiten sind schon sehr lange vorbei und ich glaube auch, die Pflegekräfte sind so überlastet, dass sie dann teilweise auch gar keinen Nerv mehr dafür haben, irgendeinem Opa 10-mal am Tag zu sagen, dass heute Mittwoch ist oder was ich für Fragen da halt kommen. Ich glaube, die meisten Leute, die jetzt schon, also mal von meinen Kollegen, die so Ü40 sind, die haben einfach keinen Nerv mehr, weil die so überfordert sind und da findet halt einfach keine liebevolle Pflege mehr statt, sondern einfach nur noch ein Abarbeiten, ein Waschen am Fließband und ja, das ist halt nicht schön. Jetzt hat Jens Spahn ja, wie gesagt, viel Lob ausgesprochen. Wenn wir uns jetzt mal die eigenartige Situation vorstellen würden, Jens Spahn wäre heute hier im Studio. Was würdest du ihm sagen? Ich würde ihn fragen, warum so wahnsinnig viel Geld für Rüstungen ausgegeben wird, für irgendwelche bescheuerten Waffen und Kriege und warum aber kein Geld dafür ist, um Menschen zu pflegen. Ich meine, die Staatskassen sind voll, Deutschland ist ein verdammt reiches Land und da könnte man ruhig mal ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen oder die Pflege halt einfach verstaatlichen und es einfach verbieten, dass damit Geld gemacht wird, dass irgendwelche Privatkonzerne Pflegeheime bauen und damit einfach nur Geld erwirtschaften wollen oder damit sogar an die Börse gehen. Das sollte einfach verboten werden. Also mit Pflege darf einfach kein Geld gemacht werden. Das ist einfach meine Meinung. Vielen Dank, Christine. Schöner Abschluss oder wichtiger Abschluss. Und ja, vielen Dank, dass du da warst. Das war Christine Baxay, examinierte Altenpflegerin. So hard. suffering I've caused. It adds up to nothing. Don't you catch me when I fall. All that matters lost. Don't forget where. Pflegekräfte sind überarbeitet. Nach im Durchschnitt 7 bis 8 Jahren verlassen sie den Beruf. Nach Berechnungen der zuständigen Gewerkschaft Verdi fehlen bundesweit mindestens 100.000 Pflegekräfte, um eine Versorgung der Patientinnen und Patienten und pflegebedürftigen Menschen nach Bedarf zu organisieren. Es gibt sogar Berechnungen, die festhalten, dass bis 2030 300.000 Pflegekräfte fehlen. Krankenhäuser werden privatisiert oder gar geschlossen. Nach einer Studie der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene sterben jedes Jahr in Deutschland etwa 30.000 Menschen an Krankheiten, die einfach dadurch vermieden werden könnten, dass man mehr Pflegepersonal und vor allem mehr Reinigungskräfte und geschultes Reinigungspersonal einstellt. Stattdessen werden gerade Bereiche wie Reinigung oder die Essensversorgung mehr und mehr outgesourced und sind damit nicht mehr Teil des Krankenhauses. Und wie immer werden Pläne laut, deren Umsetzung die Situation noch weiter verschärfen würde. Noch vor etwa einem Jahr war beispielsweise die Bertelsmann Stiftung gar dafür, 50% der Krankenhäuser in Deutschland zu schließen. Man stelle sich die Umsetzung dieser Pläne in der Corona-Krise vor. Die Versorgung der Patientinnen und Patienten, ob sie nun an einer Coronavirus-Infektion leiden oder an einer anderen Erkrankung, sie wäre gerade in den besonders betroffenen Gebieten wie Nordrhein-Westfalen oder Bayern wohl kaum noch zu bewältigen. Was ist los in einem Gesundheits- und Pflegewesen? Wieso sind Effizienz und Profit scheinbar wichtiger als Leben und Gesundheit von Pflegekräften und Patientinnen und Patienten bzw. zu pflegenden Personen? Wir schauen auf die Hintergründe eines kapitalistisch organisierten Systems. Lang war um sie gekämpft worden, um die Pflegepersonalbemessungsrichtlinien in den 90er Jahren. Sie sollte verbindlich festlegen, wie viel Personal wie viele Patientinnen und Patienten zu versorgen hätte. Kaum, dass sie in Kraft treten sollte, war sie bereits wieder aufgehoben worden. Was sich unsinnig anhört, war es aus Sicht der Beschäftigten und der Patientinnen und der Patienten auch. Der Sinn lag vor allem darin, Kliniken, die sich in der Hand privater Investoren befanden, die Möglichkeit zu geben, Personal einzusparen und damit die Lohnkosten zu verringern. Damit machten sie extra Profite. Und so konnte man mehr Gewinn mit Krankheiten erwirtschaften. Gleichzeitig traten die Kliniken in einen Unterbietungswettkampf ein. Wer zu viel Personal beschäftigte, der verlor Geld. Verschärft wurde die Situation einige Jahre später. 2004 führte die rot-grüne Bundesregierung die sogenannten Fallpauschalen ein, bekannt auch unter dem Namen DRG oder Diagnosis Related Group. Die Einführung der Fallpauschalen stellt die Krankenhausfinanzierung auf eine andere Grundlage. Die Krankenhäuser dürfen nicht mehr die realen Kosten bei der Krankenkasse abrechnen, sondern erhalten für angegebene Erkrankungen pauschale Beiträge. Dabei spielen reale Kosten keine Rolle mehr. In die Berechnung der Pauschalen fließen Aufwendungen für medizinische Geräte, Personalkosten und Liegedauer die zu Behandelnden ein. Wenn also ein Patient länger liegt oder es bei einer Patientin Komplikationen gibt, dann zahlt das Krankenhaus drauf. Es macht also Minus. Wenn es einen behandelten Menschen schneller als in der Pauschale vorgesehen entlässt, dann macht es Plus. Das ist nicht unbedingt förderlich für die Gesundheit, wie sogenannte blutige Entlassungen beweisen. Zudem macht eine Klinik vor allem dann Plus, wenn sie am Personal spart. Weniger Pflegekräfte bedeuten mehr Gewinn. Für Personal und Patientinnen und Patienten hat die Einführung der DRGs, der Fallpauschalen, lediglich Nachteile bedeutet. Gleichzeitig haben sie genau das bewirkt, was sie bewirken sollten: das Gesundheitswesen auf marktwirtschaftliche Prinzipien umzustellen. Wer Profit und auch ordentlich Profit machen will, kann das im deutschen Pflege- und Gesundheitswesen, nur geht das zulasten von Arbeitsbedingungen und Versorgung. Mehr noch. Durch die Fallpauschalen wird für private Kliniken der Anreiz geschaffen, sich auf teure Diagnosen zu spezialisieren. Es werden solche Patientinnen und Patienten ins Haus geholt, die Erkrankungen haben, für die eine hohe Fallpauschale gezahlt wird. Gerade Kliniken in öffentlicher Hand, die die Vollversorgung der Bevölkerung sicherstellen sollen, können in diesem Wettbewerb nicht mithalten. Sie schreiben rote Zahlen und Kommunen geraten ihrerseits dadurch unter Druck, diese Kliniken zu verkaufen. Privatisierungen und Kliniken Privatisierungen und Klinikschließungen gehören somit ebenso zu den Folgen der Ausrichtung des Gesundheits- und Pflegewesens auf Effizienzdenken und Profitstreben. Allein in Sachsen wurden seit 1990 jedes dritte Krankenhaus geschlossen. Und was für das Gesundheitswesen zählt, zählt auch für die Altenpflege und ambulante Pflege. Nur noch ein Bruchteil der Pflegeeinrichtungen befindet sich in kommunaler Hand. Der Großteil ist inzwischen privatisiert. Tariflose Zustände sind keine Seltenheit. Der Mangel an medizinischer und hygienischer Ausrüstung gehört in vielen Pflegeeinrichtungen zum Alltag. Der Stress und die psychische Belastung für die Pflegekräfte ist kaum zu ermessen. Und trotz aller Bemühungen schaffen es Pflegekräfte kaum, den zu pflegenden Personen genug Aufmerksamkeit zu geben. Für menschliche Nähe oder Zuspruch fehlt häufig die Zeit und die Kraft. Im Bundesdurchschnitt verdient eine Altenpflegekraft im Jahr 37.400 Euro, Beschäftigte in der Krankenpflege 39.700 Euro. In anderen Branchen liegt der Durchschnitt bei 46.560 Euro. Bundesweit haben wegen der katastrophalen Verhältnisse in den letzten Jahren 300.000 Pflegekräfte den Beruf verlassen. Gut 200.000 wären bereit zurückzukehren, wenn sich an den Arbeitsbedingungen etwas verändern würde. Der Personalmangel ist also keine unabwendbare Katastrophe. In der Corona-Krise wurde dieser Zustand vor allem in den besonders betroffenen Regionen vielfach nochmals verstärkt. Der Mangel an Schutzausrüstung und an Desinfektionsmittel in den Krankenhäusern war und ist kaum zu übersehen. Gerade in der ambulanten Pflege und in der Altenpflege behalfen sich Pflegekräfte vielfach mit selbst hergestellten Mund- und Nasenschutz oder anderen Masken. Eine Risikozulage für Pflegekräfte, häufig gefordert, wird zwar diskutiert, Schritte in diese Richtung erfolgen allerdings nicht. Nicht wenige Pflegekräfte fühlen sich von Spahn und den Gesundheitsministern der Bundesländer im Stich gelassen. Aber die Zahl derer, die das nicht einfach so hinnehmen will, scheint auch nicht gerade klein zu sein. Kolleginnen und Kollegen aus verschiedenen Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen wenden sich in gleich mehreren Initiativen per Brief oder in Online-Aktionen an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und die zuständigen Minister der Länder in Berlin. In Berlin formulierten Beschäftigten von Vivantes und der Charité ihren Protest und übergaben ihn in einer Art Online-Demo, an der 300 Kolleginnen und Kollegen teilnahmen, an die Berliner Politiker. Brandenburger Pflegekräfte gingen einen ähnlichen Weg. Ein Brief kommt auch von Mitgliedern der Gewerkschaft Verdi in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Die Beschäftigten aus 17 Krankenhäusern verlangen endlich wirkliche Schritte zur Verbesserung der Situation von Patientinnen und Patienten und Beschäftigten. In diesem Brief fordern die Unterzeichnenden die, so heißt es wörtlich, Bereitstellung von ausreichendem Schutzmaterial für Beschäftigte. Sollte das nötig sein, müsse hierbei auch zum Mittel der staatlichen Verordnung an entsprechende Unternehmen gegriffen werden. Gerade in den letzten Wochen sind die Preise für Schutzausrüstung dramatisch gestiegen, der Preis von Mund- und Nasenmasken teilweise um 3.000%, betroffen sind hiervon auch andere Medikamente. So kostet Propofol pro Ampulle inzwischen 1 Euro, statt wie vor der Krise 25 Cent. Dieses Mittel wird bei der Beatmung von Patientinnen und Patienten verwendet. Neben dieser stellen die Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter Forderungen nach weiteren Schutzmaßnahmen auf. So sollen Quarantänevorschriften künftig auch für Klinikbeschäftigte Gültigkeit besitzen. Wer krank ist, heißt es, sei eben krank. Auch eine monatliche steuerfreie Belastungszulage von 500 Euro für alle Beschäftigten im Gesundheitswesen werden verlangt. Wenn es nach dem Willen des Initiatorenkreises geht, sollen Arbeits- und Gehaltsausfälle, die wegen Quarantäne oder durch Kinderbetreuung entstehen könnten, zu 100% vergütet werden. Zudem verlangt der Brief die Rücknahme der Lockerung des Arbeitszeitgesetzes und somit auch die Rücknahme der Ausweitung des Arbeitstages auf 12 Stunden. Für die Zeit nach der Krise besteht das Netzwerk aktiver Krankenhausbeschäftigter darauf, grundlegende Probleme des deutschen Gesundheitssystems zu beheben. Das bedeutet für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch die Abschaffung der Fallpauschalen und kostendeckenden Finanzierung der Krankenhäuser. Darüber hinaus erneuert der Brief die seit Jahren vorgetragene Forderung nach einem verbindlichen bedarfsgerechten Personalschlüssel und die Rekommunalisierung privatisierter Krankenhäuser, die Anhebung von Löhnen und die Wiedereingliederung outgesourcete Bereiche wie Reinigung oder Essensversorgung. Denn auch die Beschäftigten in diesem Bereich sehen die Initiatorinnen und Initiatoren des Briefes als gleichberechtigte Kolleginnen und Kollegen. Wir sprechen mit Sander Fuchs von dem SAT-Netzwerk. Er hat einen Brief veröffentlicht zum Pflegenotstand, den er ans Gesundheitsministerium abgeben möchte, und darüber wird er uns gleich mehr erzählen. Ihr habt ja als Netzwerk der Gewerkschaft Verdi einen Brief an Spahn und die Gesundheitsminister von Sachsen und Sachsen-Anhalt und Thüringen geschrieben. Was muss man sich denn darunter vorstellen unter diesem Netzwerk? Das Netzwerk aktive Krankenhausbeschäftigte in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ist ein Netzwerk von Beschäftigten. Logischerweise erklärt ja auch der Name, die in einem Krankenhaus arbeiten in der Region. Das sind Leute in ganz verschiedenen Berufen, Sozialarbeiterinnen, Krankenpfleger, Krankenpflegerinnen, Leute, die im Labor arbeiten und die auch sehr unterschiedliche, sage ich mal, Verwurzelungen in der Gewerkschaft haben. Manche sind auch schon seit 20 Jahren dabei und Betriebsratsvorsitzende, andere sind Aktive, die erst vor kurzem so richtig in Aktion getreten sind und erst seit ein, zwei Jahren bei der Gewerkschaft aktiv sind. Insgesamt sind in dem Netzwerk Beschäftigte aus 17 Kliniken in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Da kommen jede Woche gerade auch einige dazu. Das heißt, das ist gerade ganz stark am Wachsen. Das Netzwerk gibt es auch erst seit, sage ich mal, einem Monat. Ist also noch eine frische Angelegenheit, das Ganze. Und was die Leute verbindet, die in dem Netzwerk drin sind, ist, dass es Beschäftigte sind, die sich sagen, wir müssen sowohl in unseren Kliniken als auch ganz allgemein am Gesundheitswesen in Deutschland und auch hier in der Region ganz wesentliche Punkte ändern. Und dafür haben sich die Kolleginnen und Kollegen zusammengeschlossen in diesem Netzwerk, um eben nicht nur in ihrem jeweiligen Betrieb wirken zu können, sondern darüber hinaus eben auch eine Stimme zu haben, um ihre Anliegen auch in der Politik und in der Öffentlichkeit halt hörbar zu machen. Das ist so der Grundgedanke des Netzwerks. Und ihr habt ja jetzt einen Brief geschrieben, um das in die Öffentlichkeit zu bringen. Warum habt ihr das denn gemacht? Weil Spahn hat ja eigentlich auch am 19.3. Hilfe und beziehungsweise Unterstützung für die Pflege sich ausgesprochen. Was erhofft ihr euch jetzt von dem Brief? Ja, die Zusage finde ich ja erstmal schön von Herrn Spahn, dass er bereit ist, da auch für die Beschäftigten was zu tun. Ich muss sagen, und auch die Beschäftigten und viele Beschäftigte auch über das Netzwerk hinaus, sagen aber, das, was tatsächlich passiert, steht eigentlich in einem krassen Widerspruch zu dieser Zusage. Die Aussetzung der Personaluntergrenzen, die ja immerhin für einige wichtige Bereiche des Klinikums schon mal galten, die jetzt während der Krise ausgesetzt sind, aber auch die Ausweitung des Arbeitstags auf 12 Stunden, auf bis zu 12 Stunden, bei Einschränkung der Ruhezeiten auf nur 9 Stunden. Das steht in einem ganz krassen Widerspruch dazu, dass hier eine Unterstützung für die Beschäftigten versprochen wird. Real glaube ich, dass Herr Spahn natürlich sehr bemüht ist, auch diese Krise so zu meistern, dass das deutsche Gesundheitssystem in irgendeiner Form funktionsfähig bleibt. Aber ich würde sagen, dass er dabei halt nicht die Interessen der Beschäftigten so sehr auf dem Schirm hat, sondern halt das Funktionieren des Gesundheitssystems und ja, das Überleben der Kliniken und so weiter. Und insofern denke ich, ist das absolut notwendig, dass auch die Beschäftigten ihre Punkte einbringen in die öffentliche Debatte und klar machen, dass dass diese Krise trifft ja bereits, und das haben wir in dem Brief ja auch so benannt, auf ein kaputtgespartes Gesundheitssystem. Das heißt, wir haben ein Problem im Gesundheitswesen in Deutschland, das schon viel länger existiert als diese Krise, für das natürlich auch Jens Spahn als Gesundheitsminister mitverantwortlich ist. Und deswegen ist das für das Netzwerk und für die Aktiven darin eher ein Anlass, um eine Kritik am Gesundheitssystem ganz allgemein zu formulieren. Aber natürlich, ich weiß genau, in dem Brief, der gliedert sich ja einerseits in 5 Sofortmaßnahmen, was jetzt während der Krise sofort passieren muss, um auch die Interessen der Beschäftigten darin abzubilden, und eben in 5 langfristige Maßnahmen, wie langfristig das Gesundheitssystem umgebaut werden muss. Genau, und insofern denke ich, dass die Zusage von Herrn Spahn natürlich erstmal begrüßenswert ist, aber dass sich Verdi und auch die Beschäftigten noch sehr viel mehr den Schutz der Interessen der Beschäftigten wünschen von der Politik. Und da vor diesem Hintergrund wurde dieser Brief verfasst. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Aber schätzt du die Chance denn besonders hoch ein, dass Jens Spahn sich da irgendwie überzeugen lässt? Ich denke, dass es natürlich nicht so ist, dass wir einen Brief rausschicken, die Ministerinnen und Minister, das ging ja auch an die Landesministerin, diesen Brief anschauen und denken, huch, das ist ja eine super Idee, das haben wir noch nie gehört, das machen wir gleich. Das wird natürlich nicht der Fall sein, denn die Punkte und die vor allem auch die langfristigen Forderungen, die da formuliert werden, ne, Abwendung vom DRG-System zurück zu einem kostendeckenden Finanzierungssystem, Rekommunalisierung von privaten Kliniken, aber auch Insourcing von ausgegliederten Bereichen, wieder Reinigung und Küche etc., sind ja ganz wesentliche Grundforderungen, die da formuliert werden. Die gibt es schon lange, diese Ideen. Und ich denke, die Frage, ob sich da die Politik und auch Jens Spahn in irgendeiner Form in Bewegung setzen oder nicht, hängt jetzt nicht so sehr von diesem Brief als einzelnem Ereignis ab, sondern davon, wie stark die Beschäftigten es schaffen, sowohl in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen als auch bundesweit, sich zu organisieren und gemeinsam ihre Interessen halt durchzusetzen. Und das geht natürlich, genau, dafür ist dieser Brief ein Baustein. Und ich denke, dass der auch auf großes öffentliches Interesse gestoßen ist. In vielen Medien wurde der rezipiert. Auch viele Beschäftigte geben da Rückmeldungen und sagen, dass sie das toll finden, dass diese Positionen jetzt stark gemacht werden und dass sie das wichtig finden, dass die auch Gehör finden, diese Positionen. Aber natürlich wird dieser Brief jetzt alleine keine grundlegende Veränderung voranbringen, sondern das hängt davon ab, ob die Beschäftigten das schaffen, aus so einer Passivität rauszukommen und anzufangen, sich zu organisieren und gemeinsam ihre Interessen eben auch durchzusetzen. Ja, du hast die Forderung gerade schon sehr gut zusammengefasst und es klingt ja auch, vor allen Dingen, weil es aus Leuten aus der Praxis kommt, sehr gut, um Fortschritt zu erreichen. Was können denn Leute aktiv machen, um euch zu unterstützen, oder wie erreicht man euch denn? Ja, was sie auf jeden Fall machen können, was sicher sehr sinnvoll ist, ist für den offenen Brief weiter eine Öffentlichkeit schaffen. Der ist veröffentlicht worden auf der Facebook-Seite vom Fachbereich 3 von Verdi, also Gesundheit, Soziales, SAT heißt die Facebook-Seite, glaube ich, ungefähr. Da kann man den offenen Brief auch nochmal in seiner Gänze sich anschauen, nochmal die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner sehen. Und da ist natürlich wichtig, dass der geteilt wird, dass der mit Kolleginnen und Kollegen, mit Freundinnen und Freunden besprochen wird, dass man dieses Thema auf dem Schirm hat. Ich denke, das ist eine wichtige Sache. Was anderes, was für andere Menschen, die auch in Krankenhäusern beschäftigt sind, ganz eine wichtige Sache ist, wäre, sich mit der Gewerkschaft in Verbindung zu setzen und Teil des Netzwerkes zu werden. Wir sind, wie gesagt, bisher 17 Kliniken, die da in dem Netzwerk Teil sind, seit 3-4 Wochen. Es kommen jede Woche 2, 3, 4 dazu. Und perspektivisch soll dieses Netzwerk natürlich eine starke Stimme der Beschäftigten in deutschen Krankenhäusern bzw. in Krankenhäusern in Sachsen-Anhalt und Thüringen sein. Das heißt, für alle Hörerinnen und Hörer, die in einem Krankenhaus arbeiten und die Lust haben, ihre Stimme da auch mit einfließen zu lassen, sie sind herzlich willkommen, auch Teil des Netzwerkes zu werden. Das ist das Zweite. Und ich denke, das Dritte, ganz Wesentliche, was sich auch an alle Menschen richtet, ich denke, starke Ziele wie ein bedarfsorientiertes Gesundheitssystem lassen sich nur mit einer starken Gewerkschaft erreichen. Und dafür kann ich nur sagen, an alle Menschen, an alle Beschäftigten, sich in Gewerkschaften zu organisieren, bedeutet, die eigenen Interessen stärker durchzusetzen. Und das ist sicherlich eine ganz grundsätzliche Unterstützung, nicht für uns, sondern für einen selbst, ne? Dass die Arbeitsbedingungen und auch das Gesundheitswesen in Deutschland den Interessen der Menschen dienen und eben nicht auf dem Marktprinzip aufgebaut sind, so wie es bisher der Fall ist. Ja, Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Okay, das waren auch schon unsere Fragen. Wir wünschen euch noch ganz viel Kraft und hoffentlich weiter so einen guten Zuwachs wie bisher und bedanken uns für deine Antworten. Super, vielen Dank. Dann schönen Abend noch. Danke dir auch. Tschüss. Das war Sander Fuchs vom SAT-Netzwerk von der Gewerkschaft Verdi. Wir haben ja eine ganze Weile jetzt schon drüber gesprochen, wie die Situation in der Pflege, wie sie im Krankenhaus aussieht. Wir haben vorgestellt, was Beschäftigte, auch Gewerkschaftsmitglieder in der Situation tun. Wir haben gezeigt, dass es eine ganze Menge von Protesten gibt und Briefen, die an Spahn geschickt werden und so weiter. Trotzdem ist die Situation für viele sehr, sehr problematisch und auch was von Seiten der Gewerkschaftsführung kommt, ist nie immer das, was jetzt so das Gelbe vom Ei darstellt. Deshalb sprechen wir heute auch nochmal mit Angelika Teveleit von der Vernetzung für kämpferische Gewerkschaften. Hallo Angelika. Hallo. Die Vernetzung für kämpferische Gewerkschaften, VKG. Was muss man sich darunter vorstellen? Gewerkschaften sollen ja an sich schon kämpferisch sein. Was ist jetzt eine Vernetzung für kämpferische Gewerkschaften? Ja, wir sind ein Kreis von Kolleginnen und Kollegen aus verschiedenen Bereichen, auch aus schon bereits bestehenden kritischen Initiativen innerhalb der Gewerkschaften, die es auch schon eine Weile gibt. Und wir haben uns zusammengeschlossen, um gemeinsam eigentlich für einen Kurswechsel der Gewerkschaftspolitik uns einzusetzen, weil wir der Meinung sind, dass die vorherrschende Politik eigentlich eine von Co-Management und Sozialpartnerschaft ist. Und wir sind der Meinung, dass es stattdessen eine kämpferische Ausrichtung geben muss, als die konsequente Interessenvertretung für die Kolleginnen und Kollegen eben tatsächlich auch mit einer mehr kämpferischen Ausrichtung erreicht werden kann. Und da haben wir uns halt zusammengetan. Wir hatten Ende Januar eine Konferenz mit etwa 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Das war die erste Konferenz, damit auch eigentlich schon ein ganz guter Erfolg. Und seitdem haben sich auch noch mehr Kolleginnen und Kollegen im ganzen Bundesgebiet interessiert. Und so langsam erreichen wir, glaube ich, da mehr Kolleginnen und Kollegen und hoffen, dass wir das weiter aufbauen können. Jetzt gibt es gleich mehrere Initiativen von Beschäftigten in Krankenhäusern und in der Pflege, die beispielsweise per Brief an Jens Spahn oder an Landesminister ihre Forderungen gerichtet haben. Ist das aus deiner Sicht, aus eurer Sicht ein Schritt vorwärts im Kampf gegen Pflegenotstand? Ich denke, dass es natürlich im Moment sehr positiv ist, dass da so viel passiert. Ja, also wenn ich das so verfolge, da gibt es jetzt wirklich sehr, sehr viele Anstrengungen von Beschäftigten aus dem ganzen Bundesgebiet. Und das ist auch absolut wichtig und richtig, dass die Kolleginnen und Kollegen halt ihre Stimme erheben und Forderungen formulieren. Und ich denke natürlich auch, ist klar, dass jetzt unter diesen Voraussetzungen der Pandemie da natürlich die Möglichkeiten etwas eingeschränkter momentan sind, aber dass da versucht werden muss, verschiedene Wege zu gehen, wie man den Protest formulieren kann. Aber ich denke natürlich gleichzeitig, dass jetzt allein so Briefe an die politisch Verantwortlichen wahrscheinlich nicht ausreichen werden. Also ich glaube, dass die schon auch handfeste Interessen vertreten, von bestimmten Konzernen, auch Pharmaindustrie, Krankenhauskonzerne und so. Und da wird mehr nötig sein dann letztendlich, als halt ja eigentlich vernünftige Argumente vorzubringen. Denn die Entscheidungen werden aus meiner Sicht halt nicht nach Vernunft getroffen, sondern nach konkreten Interessen. Da ist eben notwendig, dann den Druck weiter aufzubauen, auch in die Betriebe und auf die Straße zu tragen. Und ich glaube, dass es aber jetzt schon gut ist, wenn halt so viel wie möglich passiert und da auch eine Mobilisierung erstmal auf einer gewissen Ebene stattfindet. Ich habe es mitbekommen halt in Berlin, da waren 300 Kolleginnen und Kollegen, die halt sich an einer Telefonkonferenz beteiligt haben, um quasi den Abgeordneten in Berlin Dampf zu machen. Ne? Und das zeigt ja, dass da auf jeden Fall auch Druck im Kessel ist und dass man da Möglichkeiten hat, das weiter aufzubauen. Ich glaube, dass halt trotzdem man dann gucken muss, dass man auch eine Strategie entwickeln muss, dass gerade auch die Gewerkschaft Verdi da eine Strategie quasi entwickeln muss, gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen. Jetzt hast du ja schon gesagt, man muss Druck aufbauen. Normalerweise würde ich jetzt sagen, also raus auf die Straße. Jetzt hat natürlich der Verdi-Bundesvorstand entschieden, zum Beispiel jetzt keine Demonstration zu machen, auch Kundgebungen nicht zu unterstützen momentan. Was müsste jetzt passieren? Was müssten Verdi, was müsste die DGB-Spitze aus eurer Sicht tun, um jetzt da eine Strategie zu entwickeln, um Druck aufzubauen in Richtung Durchsetzung der Forderungen, die da gerade eben ja vorgebracht werden? Also ich finde es erstmal schade, dass der DGB jetzt auch ganz darauf verzichtet, auch am 1. Mai Aktionen durchzuführen. Und wir beteiligen uns auch mit anderen Kolleginnen und Kollegen gemeinsam daran, dass zumindest kleine Aktionen stattfinden, also in dem Rahmen, in dem es halt möglich ist, auch mit den notwendigen Schutzmaßnahmen. Weil ich glaube, dass man jetzt auch Zeichen setzen muss, dass die Beschäftigten für ihre Interessen kämpfen müssen und dass man sich darauf vorbereiten muss. Ich glaube, dass da im Rahmen dieser Krise sozusagen noch massive Abwehrkämpfe vor uns stehen und man sich darauf tatsächlich vorbereiten muss, was jetzt die Kampagne sozusagen im Krankenhaus, im Pflegebereich angeht. Glaube ich, wäre es erstmal wichtig, auch tatsächlich die verschiedenen Aktiven aus dem Bundesgebiet tatsächlich nochmal zusammenzuholen, jetzt den Stand zu ermitteln, wo steht man sozusagen und was kann man für weitere, wie kann man Druck weiter aufbauen? Ich glaube, dass da die Beschäftigten selber bestimmt auch sehr kreative Ideen haben und natürlich ist es trotzdem auch irgendwann so, dass man sagen muss, wenn es nicht mehr anders möglich ist, muss man auch bis zum Mittel des Streiks gehen. Ich erinnere mich immer halt an den Spruch, der halt bei der Charité gewesen ist, die immer, wenn sie auch angegriffen worden sind dafür, dass sie halt streiken und dass dann ihnen vorgeworfen wird, ihr gefährdet hier das Wohl der Patienten, muss man ja sogar auch jetzt sagen, nicht der Streik ist Patientengefährdung, sondern der Normalzustand, der jetzt momentan herrscht, das ist Patientengefährdung. Und das müssen wir deutlich machen. Wenn hier nicht genügend Schutzkleidung bereitgestellt wird, wenn Kolleginnen und Kollegen dazu gezwungen werden, 12 Stunden zu arbeiten und nur noch 9 Stunden Ruhezeiten haben und so, dann ist das sowohl gesundheitsgefährdend für die Beschäftigten als auch für die Patientinnen und Patienten. Und es trägt nicht gerade dazu bei, die Pandemie irgendwie einzudämmen. Also seid ihr durchaus unzufrieden mit dem Kurs, den jetzt die DGB für uns zum Beispiel eingeschlagen hat, gerade 1. Mai? Oder wer die Führung, seid ihr jetzt nicht so glücklich darüber, was da passiert gerade, oder? Wenn ich das richtig verstehe. Ja, also ich denke, dass insgesamt es viel mehr notwendig ist, jetzt tatsächlich sich Gedanken darüber zu machen, wie man den Widerstand aufbauen kann. Leider hat auch, finde ich, die Verdi-Führung in den letzten Jahren schon verpasst, weil wirklich die Proteste auch im Krankenhausbereich mal so richtig zu koordinieren. Stellen wir uns vor, die Forderungen, die wären schon erfüllt oder hätte man die schon durchgesetzt nach einer Personalbemessung nach Bedarf oder halt auch eine Beendigung des Fallpauschalsystems zur Finanzierung der Krankenhäuser, dann wäre natürlich jetzt momentan die Gesellschaft wesentlich besser aufgestellt, dann wäre eine Versorgung von Patientinnen und Patienten, auch eine zusätzliche Versorgung durch die Pandemie, eben nicht das Problem, wie wir es jetzt halt gerade haben. Und insofern denke ich, müssen die Lehren draus gezogen werden, dass man tatsächlich eben viel stärker noch die Proteste zusammenfassen muss, dass man sich eine Strategie überlegen muss, um tatsächlich in die Offensive zu kommen und diese Ziele zu erreichen. Weg mit dem Fallpauschalensystem. Profite müssen raus aus dem Gesundheitswesen. Wir brauchen eine Personalbemessung, wirklich nach Bedarf. Ja, es muss eine viel kleinere Quote geben, Pflegepersonal in Bezug auf die Patienten. Das ist absolut notwendig und es gibt den Willen, glaube ich, bei vielen Beschäftigten, sich dafür einzusetzen und zu kämpfen. Das muss zusammengebracht werden, auch mit der wachsenden Unterstützung in der Bevölkerung für diese Forderungen. Wenn man das so sieht wie ihr als Verletzung für kämpferische Gewerkschaften, wo müsste man sich hinwenden, wenn man euch unterstützen will? Ja, gerne bei uns anrufen. Wir haben wir haben auch eine Webseite, die heißt www.vernetzung.org. Da kann man schauen, kann man auch sich in Newsletter eintragen. Man kann uns schreiben und ja, gerne einfach mit uns in Kontakt treten. Und da sind wir sehr offen für eine weitere Zusammenarbeit. Jetzt am 30. April noch kurz Werbung. Wir machen auch eine Online-Rallye um 18 Uhr von der VKB, wo einige Kolleginnen und Kollegen, unter anderem auch aus Krankenhäusern, kurze Beiträge machen, die Situation jetzt in der Krise darstellen, aber auch eben unsere Forderungen da darstellen werden. Ja, vielen Dank, Angelika. Das war Angelika Teveleit von der Vernetzung für kämpferische Gewerkschaften, Sprecherin der Vernetzung für kämpferische Gewerkschaften auch. Und vielen Dank. Ja, ich danke euch. Viel Erfolg. Wir haben eine ganze Menge Dinge gehört in der Sendung über Probleme in der Pflege, über Probleme im Krankenhaus. Wir haben darüber gehört, dass Menschen sich gegen diese Probleme wehren. Marvin und Christine, ihr beide seid ja auch in Dresden in dem Bündnis für Pflege und mehr Personal im Krankenhaus aktiv, schon eine ganze Weile. Marvin, was muss ich mir darunter vorstellen? Was macht ihr? Ja, also wir sind eine Gruppe aus engagierten Menschen, die zum Großteil in der Pflege beschäftigt sind. Und eben etwas rebellieren wollen gegen die Zustände, gegen die aktuellen Probleme, die es aktuell gibt. Und dazu führen wir regelmäßige Bündnistreffen durch. Wir treffen uns in der Regel einmal im Monat und debattieren über verschiedene Themen, planen gemeinsame Aktionen, die wir vorhaben und stellen Forderungen auf für die jeweiligen Veranstaltungen. Wir führen einmal im Jahr unseren Walk of Care durch zum Tag der Pflege. Das ist quasi wie so ein kleiner Demozug, der quer durch die Innenstadt geht, an dem wir zum Geburtstag der Pflegebegründerin Florence Nightingale quasi unsere Forderungen in die Gesellschaft hinaus posaunen und alle daran teilhaben lassen, da es ja auch im gesellschaftlichen Interesse ist, unserer Meinung nach, dass unser Beruf an Attraktivität gewinnt und die Pflege, die Probleme in der Pflege gelöst oder gar abgeschafft werden. Genau, dann führen wir noch einmal im Jahr in der Regel eine Filmvorführung durch, der thematisch zu dem passt, was wir anstreben. Ja, und planen viele weitere kleine Aktionen, Solidaritätsbekundungen, nehmen an Demonstrationen teil auf Bundes- oder Landesebene, die eben thematisch passen. Ja, genau, das so grob zu unseren Aktivitäten im Bündnis. Und ist denn demnächst was geplant bei euch? Ja, ursprünglich war wieder am 12. Mai unser Walk of Care geplant. Der fällt nun aufgrund der aktuellen Situation leider ins Wasser, was aber die einzig sinnvolle Möglichkeit ist. Um uns aber doch irgendwie an die Gesellschaft zu wenden, findet am 12. Mai um 16.30 Uhr eine Briefübergabe statt. Am Sozialministerium wird der Frau Köpping dort kollektiv unser Brief übergeben mit unseren Forderungen, auch bezogen aktuell auf die Corona-Krise. Und was fordert ihr aktuell als Bündnis? Ja, unsere Forderungen als Bündnis sind lang schon gleich, da sich an der aktuellen Situation noch nicht allzu viel geändert hat. Wir fordern vor allem die Abschaffung des DRG-Fallpauschalensystems. Wir wollen, dass die Finanzierung der Kliniken und Pflegeeinrichtungen nach realem Bedarf stattfindet. Wir fordern eine Personalbemessung nach umfassendem und realem Bedarf. Wir wollen Schluss damit, dass die Pflege privatisiert wird und Standorte geschlossen werden, wie zum Beispiel, wenn Kliniken geschlossen werden.